In seiner Stellungnahme vom 4. Januar äußerte der stellvertretende Vorsitzende des Generalverbandes der China-Koreaner Cha Sang-bo seinen Willen dazu, sich zum Kampf für die Einleitung der Blütezeit in der gesamten nationalen Vereinigungsbewegung aktiv zu erheben. Er betonte, die Neujahrsansprache 2017 von Kim Jong-un gebe der gesamten koreanischen Nation einen optimistischen Glauben an die Wiedervereinigung des Vaterlandes und rüttle die ganze Nation im In- und Ausland zum patriotischen Kampf für Wiedervereinigung tatkräftig auf. Der Generalverband der China-Koreaner und alle Landsleute in China würden getreu den programmatischen Aufgaben aus der historischen Neujahrsansprache von Kim Jong-un bei der Eröffnung eines breiten Weges zur selbstständigen Wiedervereinigung in diesem Jahr ihrer Mission und Aufgabe vor Epoche und Nation vollauf gerecht werden. Der Vorsitzende des amerikanischen Ausschusses des Auslandskomitees für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni veröffentlichte jüngst einen Beitrag, in dem er alle dazu aufrief, an der Bewegung für Wiedervereinigung des Vaterlandes teilzunehmen.